Vorrede zu der geschichte des malteserordens nach watteau von m. n. bearbeitet kleinere schriften dies ist eine alle aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kleinere Schriften von Friedrich von Schiller. Vorrede zu der Geschichte des Malteserordens nach Watteau von M. N. bearbeitet. Der Tempelorden glänzte und verschwand wie ein Meteor in der Weltgeschichte. Der Orden der Johanniter lebt schon sein siebentes Jahrhundert, und obgleich der politischen Schaubühne beinahe verschwunden, steht er für den Philosophen der Menschheit für ewige Zeiten als eine merkwürdige Erscheinung da. Zwar droht der Grund einzusinken, auf dem er errichtet worden, und wir blicken jetzt mit mitleidigem Lächeln auf seinen Ursprung hin, der für sein Zeitalter so heilig, so feierlich gewesen. Er selbst aber steht noch als eine ehrwürdige Ruine auf seinem nie erstiegenen Fels und verloren in Bewunderung einer Heldengröße, die nicht mehr ist, bleiben wir wie vor einem umgestürzten Obelisken oder einem trajanischen Triumphbogen vor ihm stehen. Zwar wünschen wir uns nicht mit Unrecht dazu Glück, in einem Zeitalter zu leben, wo kein Verdienst wie jenes mehr zu erwerben, wo ein Kraftaufwand, ein Heroismus, wie er in jenem Orden sich äußert, ebenso überflüssig als unmöglich ist. Aber man muss gestehen, dass wir die Überlegenheit unserer Zeiten nicht immer mit Bescheidenheit, mit Gerechtigkeit gegen die Vergangenen geltend machen. Der verachtende Blick, den wir gewohnt sind auf jene Periode des Aberglaubens, des Fanatismus, der Gedankenknechtschaft zu werfen, verrät weniger den rühmlichen Stolz der sich fühlenden Stärke als den kleinlichen Triumph der Schwäche, die durch einen ohnmächtigen Spott die Beschämung rächt, die das höhere Verdienst ihr abnötigte. Was wir auch von jenen finstern Jahrhunderten voraushaben mögen, so ist es doch höchstens nur ein vorteilhafter Tausch, auf den wir allenfalls ein Recht haben könnten, stolz zu sein. Der Vorzug hellerer Begriffe, besiegter Vorurteile, gemäßigterer Leidenschaften, freierer Gesinnungen, wenn wir ihn wirklich zu erweisen imstande sind, kostet uns das wichtige Opfer praktischer Tugend, ohne die wir doch unser besseres Wissen kaum für einen Gewinn rechnen können. Dieselbe Kultur, welche in unserm Gehirn das Feuer eines fanatischen Eifers auslöschte, hat zugleich die Glut der Begeisterung in unseren Herzen erstickt, den Schwung der Gesinnungen gelähmt, die tatenreifende Energie des Charakters vernichtet. die heroen des mittelalters setzten an einen wahn den sie mit weisheit verwechselten und eben weil er ihnen weisheit war blut leben und eigentum so schlecht ihre vernunft belehrt war so heldenmäßig gehorchten sie ihren höchsten gesetzen und können wir ihre verfeinerten enkel uns wohl rühmen daß wir an unsere weisheit nur halb so viel als sie an ihre torheit wagen was der verfasser der einleitung zu nachstehender geschichte jenem zeitalter als einen wichtigen vorzug anrechnet jene praktische Stärke des Gemüts nämlich, das Teuerste an das Edelste zu setzen und einem bloß idealischen Gut alle Güter der Sinnlichkeit zum Opfer zu bringen, bin ich sehr bereit zu unterschreiben. Derselbe exzentrische Zug der Einbildungskraft, der den Geschichtsschreiber, den kalten Politiker an jenem Zeitalter irre macht, findet an dem Moralphilosophen einen weit billigern Richter, ja nicht selten vielleicht einen Bewunderer. Mitten unter allen Gräueln, welche ein verfinsterter Glaubenseifer begünstigt und heiligt, unter den abgeschmackten Verirrungen der Superstition entzückt ihn das erhabene Schauspiel einer über alle Sinnenreize siegenden Überzeugung, einer feurig beherzigten Vernunftidee, welche über jedes noch so mächtige Gefühl ihre Herrschaft behauptet. Waren gleich die Zeiten der Kreuzzüge ein langer, trauriger Stillstand in der Kultur, waren sie sogar ein Rückfall der Europäer in die vorige Wildheit, so war die Menschheit doch offenbar ihrer höchsten Würde nie vorher so nahe gewesen, als sie es damals war. Wenn es anders entschieden ist, dass nur die Herrschaft seiner Ideen über seine Gefühle dem Menschen Würde verleiht. Die Willigkeit des Gemüts, sich von übersinnlichen Triebfedern leiten zu lassen, diese notwendige Bedingung unserer sittlichen Kultur, musste sich, wie es schien, erst an einem schlechteren Stoffe üben und zur Fertigkeit ausbilden, bis dem guten Willen ein hellerer Verstand zu Hilfe kommen konnte. Aber dass es gerade dieses edelste aller menschlichen Vermögen ist, welches sich bei jenen wilden Unternehmungen äußert und ausbildet, söhnt den philosophischen Beurteiler mit allen rohen Geburten eines unmündigen Verstandes, einer gesetzlosen Sinnlichkeit aus. Und um der nahen Beziehung willen, welche der bloße Entschluss, unter der Fahne des Kreuzes zu streiten, zu der höchsten sittlichen Würde des Menschen hat, verzeiht er ihm gern seine abenteuerlichen Mittel und seinen chimärischen Gegenstand. Von dieser Art sind nun die Glaubenshelden, mit denen uns die nachfolgende Geschichte bekannt macht. Ihre Schwachheiten, von glänzenden Tugenden geführt, dürfen sich einer weiseren Nachwelt kühn unter das Angesicht wagen. Unter dem Panier des Kreuzes sehen wir sie der Menschheit schwerste und heiligste Pflichten üben und, indem sie nur einem kirchengesetze zu dienen glauben, unwissend die höhern Gebote der Sittlichkeit befolgen. Suchte doch der Mensch schon seit Jahrtausenden den Gesetzgeber über den Sternen, der in seinem eigenen Busen wohnt, warum diesen Helden es verargen, dass sie die Sanktion einer Menschenpflicht von einem Apostel entlehnen und die allgemeine Verbindlichkeit zur Tugend sowie den Anspruch auf ihre Würde an ein Ordenskleid heften? Fühle man noch so sehr, dass Widersinnige eines Glaubens, der für die Scheingüter einer schwärmenden Einbildungskraft für leblose Heiligtümer zu bluten befiehlt, wer kann der heroischen Treue, womit diesem Wahnglauben von den geistlichen Rittern Gehorsam geleistet wird, seiner Achtung versagen? Wenn nach vollbrachten Wundern der Tapferkeit, ermattet vom Gefecht mit den Ungläubigen, erschöpft von den Arbeiten eines blutigen Tages, diese Heldenschar heimkehrt und, anstatt sich die siegreiche Stirne mit dem verdienten Lorbeer zu krönen, ihre ritterlichen Verrichtungen ohne Murren mit dem niedrigen Dienst eines Wärters vertauscht, wenn diese Löwen im Gefechte hier an den Krankenbetten eine Geduld, eine Selbstverleugnung, eine Barmherzigkeit üben, die selbst das glänzendste Heldenverdienst verdunkelt, wenn eben die Hand, welche wenige Stunden zuvor das furchtbare Schwert für die Christenheit führte und den zagenden Pilger durch die Säbel der Feinde geleitete, einem ekelhaften Kranken um Gottes Willen die Speise reicht und sich keinem der verächtlichen Dienste entzieht, die unsere verzärtelten Sinne empören, wer, der die Ritter des Spitals zu Jerusalem in dieser Gestalt erblickt, bei diesen Geschäften überrascht, kann sich einer innigen Rührung erwehren? Wer ohne Staunen die beharrliche Tapferkeit sehen, mit der sich der kleine Heldenhaufe in Ptolemais, in Rhodus und späterhin auf Malta gegen einen überlegenen Feind verteidigt, die unerschütterliche Festigkeit seiner beiden Großmeister Il Adam und Lavalette, die gleich bewundernswürdige Willigkeit der Ritter selbst, sich dem Tode zu opfern. Wer liest ohne Erhebung des Gemüts den freiwilligen Untergang jener 40 Helden im Fort Saint-Elmo, ein Beispiel des Gehorsams, das von der gepriesenen Selbstaufopferung der Spartaner bei Thermopylae nur durch die größere Wichtigkeit des Zwecks übertroffen wird. Es ist der christlichen Religion von berühmten Schriftstellern der Vorwurf gemacht worden, dass sie den kriegerischen Mut ihrer Bekenner erstickt und das Feuer der Begeisterung ausgelöscht habe. Dieser Vorwurf, wie glänzend wird er durch das Beispiel der Kreuzheere, durch die glorreichen Taten des Johanniter- und Tempelordens widerlegt. Der Grieche, der Römer kämpfte für seine Existenz, für zeitliche Güter, für das begeisternde phantom der weltherrschaft und der ehre, kämpfte vor den Augen eines dankbaren Vaterlandes, das ihm den Lorbeer für sein Verdienst schon von ferne zeigte. Der Mut jener christlichen Helden entbehrte diese Hilfe und hatte keine andere Nahrung als sein eigenes unerschöpfliches Feuer. Aber es ist noch eine andere Rücksicht, auf welcher mir eine Darstellung der äußern und innern Schicksale dieses geistlichen Ritterordens Aufmerksamkeit zu verdienen schien. Dieser Orden nämlich ist zugleich ein politischer Körper, gegründet zu einem eigentümlichen Zweck, durch besondere Gesetze unterstützt, durch eigentümliche Bande zusammengehalten. Er entsteht, er bildet sich, er blüht und verblüht. Kurz, er eröffnet und beschließt sein ganzes politisches Leben vor unseren Augen. Der Gesichtspunkt, aus welchem der philosophische Beurteiler jede politische Gesellschaft betrachtet, kann auch auf diesen mönchisch-ritterlichen Staat mit Recht angewendet werden. Die verschiedenen Formen nämlich, in welchen politische Gesellschaften zusammentreten, erscheinen demselben als ebenso viele von der Menschheit, wenngleich nicht absichtlich, angestellte Versuche, die Wirksamkeit gewisser Bedingungen entweder für einen eigentümlichen Zweck oder für den gemeinschaftlichen Zweck aller Verbindungen überhaupt zu erproben. Was kann aber unserer Aufmerksamkeit würdiger sein, als den Erfolg dieser Versuche zu erfahren, als die Statthaftigkeit oder Unstatthaftigkeit jener Bedingungen für ihre Zwecke an einem belebenden Beispiele dargetan zu sehen? So hat das menschliche Geschlecht in der Folge der Zeiten beinahe alle nur denkbaren Bedingungen der gesellschaftlichen Glückseligkeit, wenngleich nicht in dieser Absicht, durch eigene Erfahrung geprüft. Es hat sich, um endlich die zweckmäßigste zu erhaschen, in allen Formen der politischen Gemeinschaft versucht. Für alle diese Staatsorganisationen wird die Welthistorie gleichsam zu einer pragmatischen Naturgeschichte, welche mit Genauigkeit auszählt, wie viel oder wie wenig durch diese verschiedenen Prinzipien der Verbindung für das letzte Ziel des gemeinschaftlichen Strebens gewonnen worden ist. Aus einem ähnlichen Gesichtspunkt lassen sich nun auch die souveränen geistlichen Ritterorden betrachten, denen der Religionsfanatismus in den Zeiten der Kreuzzüge die Entstehung gegeben hat. Antriebe, welche sich nie zuvor in dieser Verknüpfung und zu diesem Zwecke wirksam gezeigt, werden hier zum ersten Mal zur Grundlage eines politischen Körpers genommen. Und das Resultat davon ist, was die nachstehende Geschichte dem Leser vor Augen legt. Ein feuriger Rittergeist verbindet sich mit zwangvollen Ordensregeln, Kriegszucht mit Mönchsdisziplin. die strenge selbstverleugnung, welche das Christentum fordert, mit kühnem Soldatentrotz, um gegen den äußern Feind der Religion einen undurchdringlichen Phalanx zu bilden und mit gleichem Heroismus ihrem mächtigen Gegner von innen, dem Stolz und der Üppigkeit, einen ewigen Krieg zu schwören. Rührende, erhabne Einfalt bezeichnet die Kindheit des Ordens. Glanz und Ehre krönt seine Jugend, aber bald unterliegt auch er dem gemeinen Schicksal der Menschheit. Wohlstand und Macht, natürliche Gefährten der Tapferkeit und Enthaltsamkeit, führen ihn mit beschleunigten Schritten der Verderbnis entgegen. Nicht ohne Wehmut sieht der Weltbürger die herrlichen Hoffnungen getäuscht, zu denen ein so schöner Anfang berechtigte. Aber dieses Beispiel bekräftigt ihm nur die unumstößliche Wahrheit, dass nichts Bestand hat, was Wahn und Leidenschaft gründete, dass nur die Vernunft für die Ewigkeit baut. Nach dem, was ich hier von Vorzügen dieses Ordens habe berühren können, glaube ich keine weitere Rechtfertigung der Gründe nötig zu haben, aus denen ich veranlasst worden bin, das Vertuische Werk nach einer neuen Bearbeitung zum Druck zu befördern. Ob dasselbe auch der Absicht vollkommen entspricht, welche mir bei Anempfehlung desselben vor Augen schwebte, wage ich nicht zu behaupten. Doch ist es das einzige Werk dieses Inhalts, was einen würdigen Begriff von dem Orden geben und die Aufmerksamkeit des Lesers daran fesseln kann. Der Übersetzer hat sich, so viel immer möglich, bestrebt, der Erzählung, welche im Original sehr ins Weitschweifige fällt, einen rascheren Gang und ein lebhafteres Interesse zu geben. Und auch da, wo man an dem Verfasser die Unbefangenheit des Urteils vermisst, wird man die verbessernde Hand des deutschen Bearbeiters nicht verkennen. Dass dieses Buch nicht für den Gelehrten und ebenso wenig für die studierende Jugend, sondern für das lesende Publikum, welches sich nicht an der Quelle selbst unterrichten kann, bestimmt ist, braucht wohl nicht gesagt zu werden. Und bei dem Letztern hofft man durch Herausgabe desselben Dank zu verdienen. Die Geschichte selbst wird schon mit dem zweiten Bande beschlossen sein, da der Orden mit dem Ablauf des 16. Jahrhunderts die Fülle seines Ruhms erreicht hat und von da an mit schnellen Schritten in eine politische Vergessenheit sinkt. Ende von Vorrede zu der Geschichte des Malteserordens nach Vertot von M. N. bearbeitet. Herzog von Alba bei einem Frühstück auf dem Schlosse zu Rudolstadt im Jahr 1547. Von Kleinere Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt

warum nicht? Sehen Sie, Ihnen malt sich jetzt die Natur wie ein rotwangiges Mädchen an seinem Brauttag. Mir erscheint sie als eine abgelebte Matrone, rote Schminke auf ihren grün-gelben Wangen, geerbte Demanten in ihrem Haar. Wie sie sich in diesem Sonntagsaufputz belächelt. Aber es sind abgetragene Kleider und schon hunderttausendmal gewandt. Eben diesen grünen wallenden Schlepp trug sie schon vor Deukalion, ebenso parfümiert und ebenso bunt verbrämt. Jahrtausende lang verzehrt sie nur den Abtrag von der Tafel des Todes, kocht sich Schminke aus den Gebeinen ihrer eigenen Kinder und stutzt die Verwesung zu blendenden Flittern. Junger Mensch, weißt du wohl auch, in welcher Gesellschaft du vielleicht jetzo spazierest? Dachtest du je, dass dieses unendliche Rund das Grabmal deiner Ahnen ist, dass dir die Winde, die dir die Wohlgerüche der Linden herunterbringen, vielleicht die zerstobene Kraft des Arminius in die Nase blasen, dass du in der erfrischenden Quelle vielleicht die zermalmten Gebeine unserer großen Heinriche kostest. Der Atom, der in Platos Gehirne dem Gedanken der Gottheit bebte, der im Herzen des Titus der Erbarmung zitterte, zuckt vielleicht jetzo der Viechenbrunst in den Adern der Sardanapale. Oder wird in dem Aas eines gehängten Gaudiebs von den Raben zerstreut. Sie scheinen das lustig zu finden, Edwin. Edwin, vergeben Sie, Ihre Betrachtungen eröffnen mir komische Szenen, wie, wenn unsere Körper nach eben den Gesetzen wanderten, wie man von unsern Geistern behauptet, wenn sie nach dem Tod der Maschine eben das Amt fortsetzen müssten, das sie unter den Befehlen der Seele verwalteten. Gleichwie die Geister der Abgeschiedenen die Beschäftigungen ihres vorigen Lebens wiederholen. Quae cura fuit vivis eadem sequitur tellure repostos. Volmar, so mag die Asche des Lykurgus noch bis jetzt und ewig im Ozean liegen. Edwin, hören Sie dort die zärtliche Philomele schlagen? Wie, wenn sie die Urne von Tibulls Asche wäre, der zärtlich wie sie sang, steigt vielleicht der erhabene Pindar in jenem Adler zum blauen Schirmdach des Horizonts, flattert vielleicht in jenem buhlenden Zephyr ein Atom Anakreons? Wer kann es wissen, ob nicht die Körper der Süßlinge in zarten Puderflöckchen in die Locken ihrer Gebieterinnen fliegen, ob nicht die Überbleibsel der Wucherer im hundertjährigen Rost an die verscharrten Münzen gefesselt liegen, ob nicht die Leiber der Polygraphen verdammt sind, zu Lettern geschmolzen oder zu Papier gewalkt zu werden, ewig nun unter dem Druck der Presse zu ächzen und den Unsinn ihrer Kollegen verewigen zu helfen? Sehen Sie, Volmar, aus eben dem Kelche, woraus Sie die bittre Galle schöpfen, schöpft meine Laune lustige Scherze. Volmar: Edwin, Edwin, wie Sie den Ernst wieder mit lächelndem Witz übertünchen. Lassen Sie mich fortfahren. Die gute Sache scheut die Besichtigung nicht. Edwin: Volmar, besichtige, wenn er glücklicher ist. Volmar: O pfui, da bohren Sie gerade in die gefährlichste Wunde. Die Weisheit wäre also eine waschhafte Mäklerin, die in jedem Hause schmarutzen geht und geschmeidig in jede Laune plaudert, bei dem Unglücklichen die Gnade selbst verleumdet, bei dem Glücklichen auch das Übel verzuckert. Ein verdorbener Magen verschwätzt diesen Planeten zur Hölle. Ein Glas Wein kann seine Teufel vergöttern. Wenn unsere Launen die Modelle unserer Philosophien sind, sagen Sie mir doch, Edwin, in welcher wird die Wahrheit gegossen? Ich fürchte, Edwin, Sie werden weise sein, wenn Sie erst finster werden. Edwin: Das möcht ich nicht, um weise zu werden. Volmar: Sie haben das Wort glücklich genannt. Wie wird man das, Edwin? Arbeit ist die Bedingung des Lebens, das Ziel Weisheit, und Glückseligkeit, sagen Sie, ist der Preis. Tausend und abermal tausend Segel fliegen aufgespannt, die glückliche Insel zu suchen im gestadlosen Meere und dieses goldene Vlies zu erobern. Sage mir doch, du Weiser, wie viel sind Ihrer, die es finden? Ich sehe hier eine Flotte im ewigen Ringe des Bedürfnisses herumgewirbelt, ewig von diesem Ufer stoßend, um ewig wieder daran zu landen, ewig landend, um wieder davon zu stoßen. Sie tummelt sich in den Vorhöfen ihrer Bestimmung, kreuzt furchtsam längs dem Ufer, Proviant zu holen, um das Takelwerk zu flicken, und steuert ewig nie auf die Höhe des Meeres. Es sind diejenigen, die heute sich abmüden, auf dass sie sich morgen wieder abmüden können. Ich ziehe sie ab, und die Summe ist um die Hälfte geschmolzen. Wieder andere reißt der Strudel der Sinnlichkeit in ein ruhmloses Grab. Es sind diejenigen, die die ganze Kraft ihres Daseins verschwenden, den Schweiß der vorigen zu genießen. Man rechne sie weg, und ein armes Viertteil bleibt noch zurück. Bang und schüchtern segelt es ohne Kompass im Geleit der betrüglichen Sterne auf dem furchtbaren Ozean fort. Schon flimmt wie weißes Gewölk am Rande des Horizonts die glückliche Küste. Land, ruft der Steuermann, und siehe, ein elendes Brettchen berstet, das lecke Schiff versinkt hart am Gestade. Apparent rari nantes in gogite vasto. Ohnmächtig kämpft sich der geschickteste Schwimmer zum Lande. Ein Fremdling in der ätherischen Zone, irrt er einsam umher und sucht tränenden auges seine nordische heimat. So ziehe ich von der großen summe eurer freigebigen systeme eine million nach der andern ab. Die kinder freuen sich auf den harnisch der männer und diese weinen, daß sie nimmermehr kinder sind. Der strom unsers wissens schlängelt sich rückwärts zu seiner mündung. Der Abend ist dämmerig wie der Morgen. In der nämlichen Nacht umarmen sich Aurora und Hesperus, und der Weise, der die Mauern der Sterblichkeit durchbrechen wollte, sinkt abwärts und wird wieder zum tändelnden Knaben. Nun, Edwin, rechtfertigen Sie den Töpfer gegen den Topf. Antworten Sie, Edwin. Edwin, der Töpfer ist schon gerechtfertigt, wenn der Topf mit ihm rechten kann. Volmar, antworten Sie, Edwin. Ich sage, wenn sie auch die Insel verfehlt, so ist doch die Fahrt nicht verloren. Volmar, etwa das Auge an den malerischen Landschaften zu weiden, die zur rechten und linken vorbeifliegen? Edwin, und darum in Stürmen herumgeworfen zu werden, darum an spitzigen Klippen vorbeizuzittern, darum in der wogenden Wüste einem dreifachen Tode um den Rachen zu schwanken. Reden Sie nichts mehr, mein Gram ist beredter als Ihre Zufriedenheit. Edwin, und soll ich darum das Veilchen unter die Füße treten, weil ich die Rose nicht erlangen kann? Oder soll ich diesen Maitag verlieren, weil ein Gewitter ihn verfinstern kann? Ich schöpfe Heiterkeit unter der wolkenlosen Bläue, die mir hernach seine stürmische Langeweile verkürzt. Soll ich die Blume nicht brechen, weil sie morgen nicht mehr riechen wird? Ich werfe sie weg, wenn sie welk ist, und pflücke ihre junge Schwester, die schon reizend aus der Knospe bricht. Volmar, umsonst, vergebens, wohin nur ein Samenkorn des Vergnügens fiel, sprossen schon tausend Keime des Jammers. Wo nur eine Träne der Freude liegt, liegen tausend Tränen der Verzweiflung begraben. Hier an der Stelle, wo der Mensch jauchzte, krümmten sich tausend sterbende Insekten. In eben dem Augenblick, wo unser Entzücken zum Himmel wirbelt, heulen tausend Flüche der Verdammnis empor. Es ist ein betrügliches Lotto, die wenigen armseligen Treffer verschwinden unter den zahllosen Nieten. Jeder Tropfe Zeit ist eine Sterbeminute der Freuden, jeder wehende Staub der Leichenstein einer begrabenen Wonne. Auf jeden Punkt im ewigen Universum hat der Tod sein monarchisches Siegel gedrückt. Auf jedem Atome lese ich die trostlose Aufschrift »Vergangen«. Edwin, und warum nicht gewesen, mag jeder Laut der Sterbegesang einer Seligkeit sein, er ist auch die Hymne der allgegenwärtigen Liebe. Volmar, an dieser Linde küßte mich meine juliette zum erstenmal wolmar heftig davongehend junger mensch unter dieser linde habe ich meine laura verloren der spaziergang unter den linden Vorrede zu dem ersten Teile der merkwürdigsten Rechtsfälle nach Peterwall. Von Kleinere Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kleinere Schriften von Friedrich von Schiller. Vorrede zu dem ersten Teile der merkwürdigsten Rechtsfälle nach Peterwall. Unter derjenigen Klasse von Schriften, welche eigentlich dazu bestimmt ist, durch die Lesegesellschaften ihren Zirkel zu machen, finden sich, wie man allgemein klagt, so gar wenige, bei denen sich entweder der Kopf oder das Herz der Leser gebessert fände. Das immer allgemeiner werdende Bedürfnis, zu lesen, auch bei denjenigen Volksklassen, zu deren Geistesbildung von Seiten des Staats so wenig zu geschehen pflegt, anstatt von guten Schriftstellern zu edleren Zwecken benutzt zu werden, wird vielmehr noch immer von mittelmäßigen Skribenten und gewinnsüchtigen Verlegern dazu gemißbraucht, ihre schlechte Ware, wär's auch auf Unkosten aller Volkskultur und Sittlichkeit, in Umlauf zu bringen. Noch immer sind es geistlose, Geschmack- und sittenverderbende Romane, dramatisierte Geschichten, sogenannte Schriften für Damen und dergleichen, welche den besten Schatz der Lesebibliotheken ausmachen und den kleinen Rest gesunder Grundsätze, den unsere Theaterdichter noch verschonten, vollends zugrund richten. Wenn man den Ursachen nachgeht, welche den Geschmack an diesen Geburten der Mittelmäßigkeit unterhalten, so findet man ihn in dem allgemeinen Hang der Menschen zu leidenschaftlichen und verwickelten Situationen gegründet. Eigenschaften, woran es oft den schlechtesten Produkten am wenigsten fehlt. Aber derselbe Hang, der das Schädliche in Schutz nimmt, warum sollte man ihn nicht für einen rühmlichen Zweck nutzen können? Kein geringer Gewinn wäre es für die Wahrheit, wenn bessere Schriftsteller sich herablassen möchten, den Schlechten die Kunstgriffe abzusehen, wodurch sie sich Leser erwerben, und zum Vorteile der guten Sache davon Gebrauch zu machen. Bis dieses allgemeiner in Ausübung gebracht oder bis unser Publikum kultiviert genug sein wird, um das Wahre, Schöne und Gute ohne fremden Zusatz für sich selbst lieb zu gewinnen, ist es an einem unterhaltenden Buch schon Verdienst genug, wenn es seinen Zweck ohne die schädlichen Folgen erreicht, womit man bei den mehresten Schriften dieser Gattung das geringe Maß der Unterhaltung, die sie gewähren, erkaufen muss. Es verdrängt wenigstens, solang es gelesen wird, ein Schlimmeres,

aber der erweiterte zweck dieses werks macht eine veränderte behandlung notwendig. Da man bei dieser neuen Einkleidung auf das größere Publikum vorzüglich Rücksicht nahm, so würde es zweckwidrig gewesen sein, bei dem juristischen Teil dieselbe Ausführlichkeit beizubehalten, die das Original für Rechtsverständige vorzüglich brauchbar macht. Durch die Abkürzungen, die es unter den Händen des neuen Übersetzers erlitten, gewann die Erzählung schon an Interesse, ohne deswegen an Vollständigkeit etwas einzubüßen. Eine Auswahl der pitavalischen Rechtsfälle dürfte durch 3 bis 4 Bände fortlaufen. Alsdann aber ist man gesonnen, auch von andern Schriftstellern und aus andern Nationen, besonders, wo es sein kann, aus unserm Vaterland, wichtige Rechtsfälle aufzunehmen und dadurch allmählich diese Sammlung zu einem vollständigen Magazin für diese Gattung zu erheben. Der Grad der Vollkommenheit, den sie erreichen soll, beruht nunmehr auf der Unterstützung des Publikums und der Aufnahme, welche diesem ersten Versuch widerfahren wird. Ende von Vorrede zu dem ersten Teile der merkwürdigsten Rechtsfälle nach Pitaval. Eine großmütige Handlung aus der neuesten Geschichte. Von Kleinere Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kleinere Schriften von Friedrich von Schiller. Eine großmütige Handlung aus der neuesten Geschichte. Schauspiele und Romane eröffnen uns die glänzendsten Züge des menschlichen Herzens. Unsere Fantasie wird entzündet. Unser Herz bleibt kalt, wenigstens ist die Glut, worein es auf diese Weise versetzt wird, nur augenblicklich und erfriert fürs praktische Leben. In dem nämlichen Augenblick, da uns die schmucklose Gutherzigkeit des ehrlichen Puffs bis beinahe zu Tränen rührt, zanken wir vielleicht einen anklopfenden Bettler mit Ungestüm ab. Wer weiß, ob nicht eben diese gekünstelte Existenz in einer idealischen Welt unsere Existenz in der wirklichen untergräbt. Wir schweben hier gleichsam um die zwei äußersten Enden der Moralität. Engel und Teufel, und die Mitte, den Menschen, lassen wir liegen. Gegenwärtige Anekdote von zwei Deutschen, mit stolzer Freude schreib ich das nieder, hat ein unabstreitbares Verdienst. Sie ist wahr. Ich hoffe, dass sie meine Leser wärmer zurücklassen werde als alle Bände des Grandison und der Pamela. Zwei Brüder, Baronen von WRMB, hatten sich beide in ein junges, vortreffliches Fräulein von WRTHR verliebt, ohne dass der eine um des andern Leidenschaft wußte. beider liebe war zärtlich und stark, weil sie die erste war. Das Fräulein war schön und zur Empfindung geschaffen. Beide ließen ihre Neigung zur ganzen Leidenschaft aufwachsen, weil keiner die Gefahr kannte, die für sein Herz die schrecklichste war, seinen Bruder zum Nebenbuhler zu haben. Beide verschonten das Mädchen mit einem frühen Geständnis, und so hintergingen sich beide, bis ein unerwartetes Begegnis ihrer Empfindungen das ganze Geheimnis entdeckte. Schon war die Liebe eines jeden bis auf den höchsten Grad gestiegen. Der unglückseligste Affekt, der im Geschlechte der Menschen beinahe so grausame Verwüstungen angerichtet hat, als sein abscheuliches Gegenteil, hatte schon die ganze Fläche ihres Herzens eingenommen, dass wohl von keiner Seite eine Aufopferung möglich war. Das Fräulein, voll Gefühl für die traurige Lage dieser beiden Unglücklichen, wagte es nicht, ausschließend für einen zu entscheiden und unterwarf ihre Neigung dem Urteil der brüderlichen Liebe. Sieger in diesem zweifelhaften Kampfe der Pflicht und Empfindung, den unsere Philosophen so allezeit fertig entscheiden und der praktische Mensch so langsam unternimmt, sagte der ältere Bruder zum Jüngern: »Ich weiß, dass du mein Mädchen liebst, feurig wie ich. Ich will nicht fragen, für wen ein älteres Recht entscheidet. Bleibe du hier, ich suche die weite Welt. Ich will streben, dass ich sie vergesse. Kann ich das, Bruder, dann ist sie dein, und der Himmel segne deine Liebe. Kann ich es nicht, nun dann, so geh auch du hin und tu ein Gleiches.« Er verließ Gählings Deutschland und eilte nach Holland. Aber das Bild seines Mädchens eilte ihm nach. Fern von dem Himmelsstrich seiner Liebe, aus einer Gegend verbannt, die seines Herzens ganze Seligkeit einschloß, in der er allein zu leben vermochte, erkrankte der Unglückliche, wie die Pflanze dahin schwindet, die der gewalttätige Europäer aus dem mütterlichen Asien entführt und fern von der milderen Sonne in rauere Beete zwingt. Er erreichte verzweifelnd Amsterdam. Dort warf ihn ein hitziges Fieber auf ein gefährliches Lager. Das Bild seiner einzigen herrscht in seinen wahnsinnigen Träumen. Seine Genesung hing an ihrem Besitze. Die Ärzte zweifelten für sein Leben. Nur die Versicherung, ihn seiner Geliebten wieder zu geben, riss ihn mühsam aus den Armen des Todes. Ein wandelndes Gerippe, das erschrecklichste Bild des zehrenden Kummers, kam er in seiner Vaterstadt an. Schwindelte er über die Treppe seiner Geliebten, seines Bruders. »Bruder, hier bin ich wieder. Was ich meinem Herzen zumutete, weiß der im Himmel. Mehr kann ich nicht.« Ohnmächtig sank er in die Arme des Fräuleins. Der jüngere Bruder war nicht minder entschlossen. In wenigen Wochen stand er reisefertig da. »Bruder, du trugst deinen Schmerz bis nach Holland. ich will versuchen ihn weiter zu tragen. Führe sie nicht zum Altar, bis ich dir weiter schreibe. Nur diese Bedingung erlaubt sich die brüderliche Liebe. Bin ich glücklicher als du, in Gottes Namen, so sei sie dein und der Himmel segne eure Liebe. Bin ich es nicht, nun dann, so möge der Himmel weiter über uns richten. Lebe wohl, behalte dieses versiegelte Päckchen, erbrich es nicht, bis ich von hinnen bin. Ich gehe nach Batavia. Hier sprang er in den Wagen. Halb entseelt starrten ihm die Hinterbleibenden nach. Er hatte den Bruder an Edelmut übertroffen. Auf den Zurückbleibenden stürmte die Liebe und zugleich der Schmerz über den Verlust des edelsten Mannes. Das Geräusch des fliehenden Wagens durchdonnerte sein Herz. Man besorgte für sein Leben. Das Fräulein, doch nein, davon wird das Ende reden. Man erbrach das Paket. Es war eine vollgültige Beschreibung aller seiner deutschen Besitzungen, die der Bruder erheben sollte, wenn es dem Fliehenden in Batavia glückte. Der Überwinder seiner selbst ging mit holländischen Kauffahrern unter Segel und kam glücklich in Batavia an. Wenige Wochen, so übersandte er dem Bruder folgende Zeilen: Hier, wo ich Gott dem Allmächtigen danke, hier auf der neuen Erde, denk ich deiner und unserer Lieben mit aller Wonne eines Märtyrers. Die neuern Szenen und Schicksale haben meine Seele erweitert. Gott hat mir Kraft geschenkt, der Freundschaft das höchste Opfer zu bringen. Dein ist, Gott, hier fiel eine Träne, die letzte, ich hab überwunden. Dein ist das Fräulein. Bruder, ich habe sie nicht besitzen sollen, das heißt, sie wäre mit mir nicht glücklich gewesen. Wenn ihr je der Gedanke käme, sie wäre es mit mir gewesen. Bruder, Bruder, schwer wälze ich sie auf deine Seele. Vergiss nicht, wie schwer sie dir erworben werden musste. Behandle den Engel immer, wie es jetzt deine junge Liebe dich lehrt. Behandle sie als ein teures Vermächtnis eines Bruders, den deine Arme nimmer umstricken werden. Lebe wohl, schreibe mir nicht, wenn du deine Brautnacht feierst. Meine Wunde blutet noch immer. Schreibe mir, wie glücklich du bist. Meine Tat ist mir Bürge, dass auch mich Gott in der fremden Welt nicht verlassen wird. Die Vermählung wurde vollzogen. Ein Jahr dauerte die seligste der Ehen. Dann starb die Frau. Sterbend erst bekannte sie ihrer Vertrautesten das unglückseligste Geheimnis ihres Busens. Sie hatte den Entflohenen stärker geliebt. Beide Brüder leben noch wirklich, der Ältere auf seinen Gütern in Deutschland, aufs Neue vermählt. Der Jüngere blieb in Batavia und gedieh zum glücklichen, glänzenden Mann. Er tat ein Gelübde, niemals zu heiraten, und hat es gehalten. Ende von »Eine großmütige Handlung aus der neuesten Geschichte«. Über Egmont, Trauerspiel von Goethe, Teil 1 von kleinere Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kleinere Schriften von Friedrich von Schiller. Über Egmont, Trauerspiel von Goethe. Teil 1. Entweder es sind außerordentliche Handlungen und Situationen, oder es sind Leidenschaften, oder es sind Charaktere, die dem tragischen Dichter zum Stoff dienen. Und wenn gleich oft alle diese drei als Ursach und Wirkung in einem Stücke sich beisammenfinden, so ist doch immer das eine oder das andere vorzugsweise der letzte Zweck der Schilderung gewesen. Ist die Begebenheit oder Situation das Hauptaugenmerk des Dichters, so braucht er sich nur insofern in die Leidenschaft und Charakterschilderung einzulassen, als er jene durch diese herbeiführt. Ist hingegen die Leidenschaft sein Hauptzweck, so ist ihm oft die unscheinbarste Handlung schon genug, wenn sie jene nur ins Spiel setzt. Ein am unrechten Orte gefundenes Schnupftuch veranlasst eine Meisterszene im Mohren von Venedig. Ist endlich der Charakter sein vorzüglicheres Augenmerk, so ist er in der Wahl und Verknüpfung der Begebenheiten noch viel weniger gebunden, und die ausführliche Darstellung des ganzen Menschen verbietet ihm sogar, einer Leidenschaft zu viel Raum zu geben. Die alten Tragiker haben sich beinahe einzig auf Situationen und Leidenschaften eingeschränkt. Darum findet man bei ihnen auch nur wenig Individualität, Ausführlichkeit und Schärfe der Charakteristik. Erst in neueren Zeiten und in diesen erst seit Shakespeare wurde die Tragödie mit der dritten Gattung bereichert. Er war der Erste, der in seinem Macbeth, Richard dem Dritten und so weiter ganze Menschen und Menschenleben auf die Bühne brachte. Und in Deutschland gab uns der Verfasser des Götz von Berlichingen das erste Muster in dieser Gattung. Es ist hier nicht der Ort zu untersuchen, wie viel oder wie wenig sich diese Gattung mit dem letzten Zwecke der Tragödie, Furcht und Mitleid zu erregen, verträgt. Genug, sie ist einmal vorhanden und ihre Regeln sind bestimmt. Zu dieser letzten Gattung nun gehört das vorliegende Stück, und es ist leicht einzusehen, inwiefern die vorangeschickte Erinnerung mit demselben zusammenhängt. Hier ist keine hervorstechende Begebenheit, keine vorwaltende Leidenschaft, keine Verwicklung, kein dramatischer Plan, nichts von dem allem. Eine bloße Aneinanderstellung mehrerer einzelnen Handlungen und Gemälde, die beinahe durch nichts als durch den Charakter zusammengehalten werden, der an allen Anteil nimmt und auf den sich alle beziehen. Die Einheit dieses Stücks liegt also weder in den Situationen noch in irgendeiner Leidenschaft, sondern sie liegt in dem Menschen. Egmonts wahre Geschichte konnte dem verfasser auch nicht viel mehreres liefern. Seine Gefangennehmung und Verurteilung hat nichts Außerordentliches, und sie selbst ist auch nicht die Folge irgendeiner einzelnen interessanten Handlung, sondern vieler kleinern, die der Dichter alle nicht brauchen konnte, wie er sie fand, die er mit der Katastrophe auch nicht so genau zusammenknüpfen konnte, dass sie eine dramatische Handlung mit ihr ausmachten. Wollte er also diesen Gegenstand in einem Trauerspiel behandeln, so hatte er die Wahl, entweder eine ganz neue Handlung zu dieser Katastrophe zu erfinden, diesem Charakter, den er in der Geschichte vorfand, irgendeine herrschende Leidenschaft unterzulegen, oder ganz und gar auf diese zwei Gattungen der Tragödie Verzicht zu tun und den Charakter selbst, von dem er hingerissen war, zu seinem eigentlichen Vorwurf zu machen. Und dieses Letztere, das Schwerere unstreitig, hat er vorgezogen, weniger vermutlich aus zu großer Achtung für die historische Wahrheit, als weil er die Armut seines Stoffs durch den Reichtum seines Genies ersetzen zu können fühlte. In diesem Trauerspiel also, oder Rezensent müsste sich ganz in dem Gesichtspunkte geirrt haben, wird ein Charakter aufgeführt, der in einem bedenklichen Zeitlauf, umgeben von den Schlingen einer arglistigen Politik, in nichts als sein Verdienst eingehüllt, voll übertriebenen Vertrauens zu seiner gerechten Sache, die es aber nur für ihn allein ist, gefährlich wie ein Nachtwanderer auf jäher Dachspitze wandelt. Diese übergroße Zuversicht, von deren Ungrund wir unterrichtet werden, und der unglückliche Ausschlag derselben sollen uns Furcht und Mitleiden einflößen oder uns tragisch rühren, und diese Wirkung wird erreicht. In der Geschichte ist Egmont kein großer Charakter. Er ist es auch in dem Trauerspiele nicht. Hier ist er ein wohlwollender, heiterer und offener Mensch, Freund mit der ganzen Welt, voll leichtsinnigen Vertrauens zu sich selbst und zu andern, frei und kühn, als ob die Welt ihm gehörte, brav und unerschrocken, wo es gilt, dabei großmütig, liebenswürdig und sanft, im Charakter der schöneren Ritterzeit prächtig und etwas prahler, sinnlich und verliebt, ein fröhliches Weltkind. Alle diese Eigenschaften in eine lebendige, menschliche, durchaus wahre und individuelle Schilderung verschmolzen, die der verschönernden Kunst nichts, auch gar nichts zu danken hat. Egmont ist ein Held, aber auch ganz nur ein flämischer Held, ein Held des 16. Jahrhunderts. Patriot, jedoch ohne sich durch das allgemeine Elend in seinen Freuden stören zu lassen. Liebhaber, ohne darum weniger Essen und Trinken zu lieben. Er hat Ehrgeiz, er strebt nach einem großen Ziele, aber das hält ihn nicht ab, jede Blume aufzulesen, die er auf seinem Wege findet, hindert ihn nicht, des Nachts zu seinem Liebchen zu schleichen, das kostet ihm keine schlaflosen Nächte. tolldreist wagt er bei st. Quentin und gravelingen sein leben aber er möchte weinen wenn er von dieser freundlichen süßen gewohnheit des daseins und wirkens scheiden soll leb ich nur so schildert er sich selbst um aufs leben zu denken soll ich den gegenwärtigen augenblick nicht genießen damit ich des folgenden gewiß sei und diesen wieder mit sorgen und grillen verzehren wir haben die und jene torheit in einem lustigen augenblick empfangen und geboren sind schuld daß eine ganze edle schar mit bettelsäcken und mit einem selbstgewählten unnamen dem könig seine pflicht mit spottender demut ins gedächtnis rief sind schuld was ist's nun weiter ist ein fastnachtsspiel gleich hochverrat sind uns die kurzen bunten lumpen zu mißgönnen die ein jugendlicher mut um unsers lebens arme blöße hängen mag wenn ihr das leben gar zu ernsthaft nehmt was ist denn dran scheint mir die sonne heut um das zu überlegen was gestern war durch seine schöne humanität nicht durch außerordentlichkeit soll dieser charakter uns rühren wir sollen ihn lieb gewinnen nicht über ihn erstaunen diesem letztern scheint der dichter so sorgfältig aus dem wege gegangen zu sein daß er ihm eine menschlichkeit über die andere beilegt um ja seinen helden zu uns herabzuziehen daß er ihm endlich nicht einmal so viel größe und ernst mehr übrig läßt als unserer meinung nach unumgänglich erfordert wird diesen menschlichkeiten selbst das höchste interesse zu verschaffen wahr ist es solche züge menschlicher schwachheit ziehen oft unwiderstehlich an in einem heldengemälde wo sie mit großen handlungen in schöner mischung zerfließen heinrich der vierte von frankreich kann uns nach dem glänzendsten sieg nicht interessanter sein als auf einer nächtlichen wanderung zu seiner Gabrielle. Aber durch welche strahlende tat durch was für gründliche verdienste hat sich egmont bei uns das recht auf eine ähnliche teilnahme und nachsicht erworben zwar heißt es diese verdienste werden als schon gesehen vorausgesetzt sie leben im gedächtnis der ganzen nation und alles was er spricht atmet den willen und die fähigkeit sie zu erwerben richtig aber das ist eben das unglück daß wir seine verdienste von hörensagen wissen und auf treu und glauben anzunehmen gezwungen werden seine schwachheiten hingegen mit unsern augen sehen alles weiset auf diesen egmont hin als auf die letzte stütze der nation und was tut er eigentlich großes um dieses ehrenvolle vertrauen zu verdienen denn folgende stelle darf man doch wohl nicht dagegen anführen die leute sagt egmont erhalten sie die liebe auch meist allein die nicht darnach jagen klärchen hast du diese stolze anmerkung über dich selbst gemacht du den alles volk liebt egmont hätte ich nur etwas für sie getan es ist ihr guter wille mich zu lieben. Ein großer Mann soll er nicht sein, aber auch erschlaffen soll er nicht. Eine relative Größe, einen gewissen Ernst verlangen wir mit Recht von jedem Helden eines Stückes. Wir verlangen, dass er über dem Kleinen nicht das Große hintansetze, dass er die Zeiten nicht verwechsele. Wer wird zum Beispiel Folgendes billigen? Oranien ist eben von ihm gegangen. Oranien, der ihn mit allen Gründen der Vernunft auf sein nahes Verderben hingewiesen, der ihn, wie uns Egmont selbst gesteht, durch diese Gründe erschüttert hat. Dieser Mann, sagt er, trägt seine Sorglichkeit in mich herüber. Weg! Das ist ein fremder Tropfen in meinem Blute. Gute Natur, wirf ihn wieder heraus, und von meiner Stirne die sinnenden Runzeln wegzubaden, gibt es ja wohl noch ein freundlich Mittel. Dieses freundliche Mittel nun, wer es noch nicht weiß, ist kein anderes als ein Besuch beim Liebchen. Wie? Nach einer so ernsten Aufforderung keinen andern Gedanken als nach Zerstreuung? Nein, guter Graf Egmont, Runzeln, wo sie hingehören, und freundliche Mittel, wo sie hingehören. Wenn es euch zu beschwerlich ist, euch eurer eigenen Rettung anzunehmen, so mögt ihr's haben, wenn sich die Schlinge über euch zusammenzieht. Wir sind nicht gewohnt, unser Mitleid zu verschenken. Hätte also die Einmischung dieser Liebesangelegenheit dem Interesse wirklich Schaden getan, so wäre dies doppelt zu beklagen, da der Dichter noch obendrein der historischen Wahrheit Gewalt antun musste, um sie hervorzubringen. In der Geschichte nämlich war Egmont verheiratet und hinterließ 9, andere sagen 11 Kinder, als er starb. Diesen Umstand konnte der Dichter wissen und nicht wissen, wie es sein Interesse mit sich brachte. Aber er hätte ihn nicht vernachlässigen sollen, sobald er Handlungen, welche natürliche Folgen davon waren, in sein Trauerspiel aufnahm. Der wahre Egmont hatte durch eine prächtige Lebensart sein Vermögen äußerst in Unordnung gebracht und brauchte also den König, wodurch seine Schritte in der Republik sehr gebunden wurden. Besonders aber war es seine Familie, was ihn auf eine so unglückliche Art in Brüssel zurückhielt, da fast alle seine übrigen Freunde sich durch die Flucht retteten. Seine Entfernung aus dem Lande hätte ihm nicht bloß die reichen Einkünfte von 2 Statthalterschaften gekostet, sie hätte ihn auch zugleich um den Besitz aller seiner Güter gebracht, die in den Staaten des Königs lagen und sogleich dem Fiskus anheim gefallen sein würden. Aber weder er selbst noch seine Gemahlin, eine Herzogin von Bayern, waren gewohnt, Mangel zu ertragen. Auch seine Kinder waren nicht dazu erzogen. Diese Gründe setzte er selbst bei mehreren Gelegenheiten dem Prinzen von Oranien, der ihn zur Flucht bereden wollte, auf eine rührende Art entgegen. Diese Gründe waren es, die ihn so geneigt machten, sich an dem schwächsten Aste von Hoffnung zu halten und sein Verhältnis zum König von der besten Seite zu nehmen. Wie zusammenhängend, wie menschlich wird nunmehr sein ganzes verhalten. Er wird nicht mehr das Opfer einer blinden, törichten Zuversicht, sondern der übertrieben ängstlichen Zärtlichkeit für die Seinigen, weil er zu fein und zu edel denkt, um einer Familie, die er über alles liebt, ein hartes Opfer zuzumuten, stürzt er sich selbst ins Verderben. Und nun der Egmont im Trauerspiel, indem der Dichter ihm Gemahlin und Kinder nimmt, zerstört er den ganzen Zusammenhang seines Verhaltens. Er ist ganz gezwungen, dieses unglückliche Bleiben aus einem leichtsinnigen Selbstvertrauen entspringen zu lassen und verringert dadurch gar sehr unsere Achtung für den Verstand seines Helden, ohne ihm diesen Verlust von Seiten des Herzens zu ersetzen. Im Gegenteil, er bringt uns um das rührende Bild eines Vaters, eines liebenden Gemahls, um uns einen Liebhaber von ganz gewöhnlichem Schlag dafür zu geben, der die Ruhe eines liebenswürdigen Mädchens, das ihn nie besitzen und noch weniger seinen Verlust überleben wird, zugrunde richtet, dessen Herz er nicht einmal besitzen kann, ohne eine Liebe, die glücklich hätte werden können, vorher zu zerstören, der also mit dem besten Herzen zwar zwei Geschöpfe unglücklich macht, um die sinnenden Runzeln von seiner Stirne wegzubaden. Und alles dieses kann er noch außerdem erst nur auf Unkosten der historischen Wahrheit möglich machen, die der dramatische Dichter allerdings hintansetzen darf, um das Interesse seines Gegenstandes zu erheben, aber nicht, um es zu schwächen. Wie teuer lässt er uns also diese Episode bezahlen, die, an sich betrachtet, gewiss eines der schönsten Gemälde ist, die in einer größern Komposition, wo sie von verhältnismäßig großen Handlungen aufgewogen würde, von der höchsten Wirkung würde gewesen sein. Ende von Teil 1. Über Egmont, Trauerspiel von Goethe, Teil 2. Von Kleinere Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kleinere Schriften von Friedrich von Schiller. Über Egmont, Trauerspiel von Goethe, Teil 2. Egmonts tragische Katastrophe fließt aus seinem politischen Leben, aus seinem Verhältnis zu der Nation und zu der Regierung. Eine Darstellung des damaligen politisch-bürgerlichen Zustandes der Niederlande musste daher seiner Schilderung zum Grund liegen oder vielmehr selbst einen Teil der dramatischen Handlung mit ausmachen. Betrachtet man nun, wie wenig sich Staatsaktionen überhaupt dramatisch behandeln lassen und was für Kunst dazu gehöre, so viele zerstreute Züge in ein faßliches, lebendiges Bild zusammenzutragen und das Allgemeine

sich mit seinem nebenbuhler in offenbarem kampfe zu messen. Denn obgleich die erste Blüte von Gs Favoritschaft dahin war, so hatte sie doch zu frühzeitig angefangen und zu tiefe Wurzeln im Gemüte des jungen Fürsten geschlagen, um so schnell daraus verdrängt zu werden. Der kleinste Umstand konnte sie in ihrer ersten Stärke zurückbringen. Darum begriff Martinengo wohl, dass der Streich, den er ihm beibringen wollte, ein tötender Streich sein müsse. Was G. an des Fürsten Liebe vielleicht verloren haben mochte, hatte er an seiner Ehrfurcht gewonnen. Je mehr sich letzterer den Regierungsgeschäften entzog, desto weniger konnte er des Mannes entraten, der, selbst auf Unkosten des Landes, mit der gewissenhaftesten Ergebenheit und Treue seinen Nutzen besorgte. Und so teuer er ihm ehedem als Freund gewesen war, so wichtig war er ihm jetzt als Minister. Was für Mittel es gelegentlich gewesen, wodurch der Italiener zu seinem Zwecke gelangte, ist ein Geheimnis zwischen den wenigen geblieben, die der Schlag traf und die ihn führten. Man mutmaßt, daß er dem Fürsten die Originalien einer heimlichen und sehr verdächtigen Korrespondenz vorgelegt, welche G. mit einem benachbarten Hofe soll unterhalten haben. Ob echt oder unterschoben, darüber sind die Meinungen geteilt. Wie dem aber auch gewesen sein möge, so erreichte er seine Absicht in einem fürchterlichen Grade. G. erschien in den Augen des Fürsten als der undankbarste und schwärzeste Verräter, dessen Verbrechen so außer allen Zweifel gesetzt war, dass man ohne fernere Untersuchung sogleich gegen ihn verfahren zu dürfen glaubte. Das Ganze wurde unter dem tiefsten Geheimnis zwischen Martinengo und seinem Herrn verhandelt. Dass G. auch nicht einmal von ferne das Gewitter bemerkte, das über seinem Haupte sich zusammenzog. In dieser verderblichen Sicherheit verharrte er bis zu dem schrecklichen Augenblick, wo er von einem Gegenstande der allgemeinen Anbetung und des Neides zu einem Gegenstande der höchsten Erbarmung heruntersinken sollte. Als dieser entscheidende Tag erschienen war, besuchte G. nach seiner Gewohnheit die Wachtparade. Vom Fähndrich war er in einem Zeitraum von wenigen Jahren bis zum Rang eines Obristen hinaufgerückt. Und auch dieser Posten war nur ein bescheidener Name für die Ministerwürde, die er in der Tat bekleidete und die ihn über die ersten im Lande hinaussetzte. Die Wachtparade war der gewöhnliche Ort, wo sein Stolz die allgemeine Huldigung einnahm, wo er in einer kurzen Stunde einer Größe und Herrlichkeit genoss, für die er den ganzen Tag über Lasten getragen hatte. Die ersten von Range nahten sich ihm hier nicht anders als mit ehrerbietiger Schüchternheit und die sich seiner Wohlgewogenheit nicht ganz sicher wußten, mit Zittern. Der Fürst selbst, wenn er sich je zuweilen hier einfand, sahe sich neben seinem Vezier vernachlässigt, weil es weit gefährlicher war, diesem letztern zu mißfallen, als es Nutzen brachte, jenen zum Freunde zu haben. Und eben dieser Ort, wo er sich sonst als einem Gotte hatte huldigen lassen, war jetzt zu dem schrecklichen Schauplatz seiner Erniedrigung erkoren. Ende von Teil 1. Spiel des Schicksals, Teil 2. Von Kleinere Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kleinere Schriften von Friedrich von Schiller. Spiel des Schicksals, Teil 2. Sorglos trat er in den wohlbekannten Zirkel, der sich eben so unwissend über das, was kommen sollte, als er selbst, heute wie immer ehrerbietig, vor ihm auftat, seine Befehle erwartend. Nicht lange, so erschien in Begleitung einiger Adjutanten Martinengo, nicht mehr der geschmeidige, tiefgebückte, lächelnde Höfling, frech und bauernstolz wie ein zum Herrn gewordener Lakai, mit trotzigem, festen Tritte schreitet er ihm entgegen, und mit bedecktem Haupte steht er vor ihm still, im Namen des Fürsten seinen Degen fordernd. Man reichte ihm diesen mit einem Blicke schweigender Bestürzung. Er stemmte die entblößte Klinge gegen den Boden, sprengte sie durch einen Fußtritt entzwei und lässt die Splitter zu Gehs Füßen fallen. Auf dieses gegebene Signal fallen beide Adjutanten über ihn her, der eine beschäftigt, ihm das Ordenskreuz von der Brust zu schneiden, der andere beide Achselbänder nebst den Aufschlägen der Uniform abzulösen und Cordon und Federbusch von dem Hute zu reißen. Während dieser ganzen schrecklichen Operation, die mit unglaublicher Schnelligkeit vonstatten geht, hört man von mehr als 500 Menschen, die dicht umherstehen, nicht einen einzigen Laut, nicht einen einzigen Atemzug in der ganzen Versammlung. Mit bleichen Gesichtern, mit klopfenden Herzen und in totenähnlicher Erstarrung steht die erschrockene Menge im Kreis um ihn herum, der in dieser sonderbaren Ausstaffierung ein seltsamer Anblick von Lächerlichkeit und Entsetzen einen Augenblick durchlebt, den man ihm nur auf dem Hochgerichte nachempfindet. Tausend andere an seinem Platze würde die Gewalt des ersten Schreckens sinnlos zu Boden gestreckt haben. Sein robuster Nervenbau und seine starke Seele dauerten diesen fürchterlichen Zustand aus und ließen ihn alles Grässliche desselben erschöpfen. Kaum ist diese Operation geendigt, so führt man ihn durch die Reihen zahlloser zuschauer bis ans äußerste ende des paradeplatzes, wo ein bedeckter Wagen ihn erwartet. Ein stummer Wink befiehlt ihm, in denselben zu steigen. Eine Eskorte von Husaren begleitet ihn. Das Gerücht dieses Vorgangs hat sich unterdessen durch die ganze Residenz verbreitet. Alle Fenster öffnen sich, alle Straßen sind von Neugierigen erfüllt. Die schreiend dem Zuge folgen und unter abwechselnden Ausrufungen des Hohns, der Schadenfreude und einer noch weit kränkendern Bedauernis seinen Namen wiederholen. Endlich sieht er sich im Freien, aber ein neuer Schrecken wartet hier auf ihn. Seitab von der Heerstraße lenkt der Wagen einen wenig befahrnen, menschenleeren Weg, den Weg nach dem Hochgerichte, gegen welches man ihn auf einen ausdrücklichen Befehl des Fürsten langsam heranfährt. Hier, nachdem man ihm alle Qualen der Todesangst zu empfinden gegeben, lenkt man wieder nach einer Straße ein, die von Menschen besucht wird. In der sengenden Sonnenhitze, ohne Labung, ohne menschlichen Zuspruch, bringt er 7 schreckliche Stunden in diesem Wagen zu, der endlich mit Sonnenuntergang an dem Ort seiner Bestimmung, der Festung, Stille hält. Des Bewusstseins beraubt, in einem mittleren Zustande zwischen Leben und Tod, ein 12-stündiges Fasten und der brennende Durst hatten endlich seine Riesennatur überwältigt, zieht man ihn aus dem Wagen und in einer scheußlichen Grube unter der Erde wacht er wieder auf. Das Erste, was sich, als er die Augen zum neuen Leben wieder aufschlägt, ihm darbietet, ist eine grauenvolle Kerkerwand, durch einige Mondesstrahlen matt erleuchtet, die in einer Höhe von 19 Klaftern durch schmale Ritzen auf ihn herunterfallen. An seiner Seite findet er ein dürftiges Brot nebst einem Wasserkrug und daneben eine Schütte Stroh zu seinem Lager. In diesem Zustande verharrt er bis zum folgenden Mittag, wo endlich in der Mitte des Turmes ein Laden sich auftut und 2 Hände sichtbar werden, von welchen in einem hängenden Korbe dieselbe Kost, die er gestern hier gefunden, heruntergelassen wird. Jetzt, seit diesem ganzen fürchterlichen Glückwechsel zum ersten Mal, entrissen ihm Schmerz und Sehnsucht einige Fragen, wie er hierher komme und was er verbrochen habe. Aber keine Antwort von oben. Die Hände verschwinden und der Laden geht wieder zu. Ohne das Gesicht eines Menschen zu sehen, ohne auch nur eines Menschen Stimme zu hören, ohne irgendeinen Aufschluss über dieses entsetzliche Schicksal, über Künftiges und Vergangenes in gleich fürchterlichen Zweifeln, von keinem warmen Lichtstrahl erquickt, von keinem gesunden Lüftchen erfrischt, aller Hilfe unerreichbar und vom allgemeinen Mitleid vergessen, zählt er in diesem Orte der Verdammnis 490 grässliche Tage an den kümmerlichen Broden ab,